Die Delegation des Demokratischen Bundes der Koreanischen Frauen in Japan und die Delegation der Mitarbeiterinnen des Generalverbandes der China-Koreaner, die an dem 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas teilnehmen werden, erwiesen am 13. November im Sonnenpalast Kumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.